Kapitel 31. Kim parkt das Auto vor einem Geschäft. Es ist ein Juweliergeschäft. Der Name ist Diamonds are a girl's best friend. Kim sagt, das ist mein Business. Was? Fragt David. Du bist ein Gangster? Du raubst Juweliergeschäfte aus? Kim lacht laut. Nein, das Geschäft gehört meiner Familie. Wir haben viele Juweliergeschäfte in Deutschland. Kapitel 32. Es ist Mitternacht. Die Glocken schlagen 12 Mal. Kim geht zur Tür. Sie gibt einen Code ein. Dann schließt sie die Tür auf und macht das Licht an. David und Kim gehen in das Geschäft. Es ist leer. In den Vitrinen sind keine Juwelen und kein Schmuck. Kapitel 33. Kim sagt, komm, ich zeige dir den Safe. David und Kim gehen nach hinten. Da ist ein großer Safe. Er sieht aus wie in einem Westernfilm. Kim gibt einen Code ein. David ist irritiert. Kim, hast du keine Angst? Warum? Du kennst mich nicht. Du bist allein mit mir. Kapitel 34. Kim lächelt. Ich habe eine gute Intuition. Aber denk an die Actionfilme. Ein Mann sieht 1 Million Dollar. Von einer Sekunde zur anderen wird er zum Gangster. Kim sagt, du hast recht. Intuition ist gut, Kontrolle ist besser. Sie zeigt an die Decke. Da sind 2 Videokameras. Ein kleines rotes Licht blinkt. David lacht. Ich verstehe. Kapitel 35. Der Safe macht Klick. Kim öffnet die Tür. Im Safe geht automatisch das Licht an. Da sind Diamanten, Rubine, Saphire, Brillanten und viel Gold. Wow, sagt David. Das sieht aus wie ein Schatz aus 1001 Nacht. Die Juwelen und die Augen von David und Kim leuchten. Kim sagt, das sind Juwelen für 5 Millionen Euro. Wirst du jetzt von einer Sekunde auf die andere zum Gangster? Nicht mit den Videokameras.